Land, in dem wir leben, liegt das Land, aus dem wir sind. Hoch im Norden weht ein rauer Wind. Deine Meere, stolze Wellen, sangen mir mein Wiegenlied. Und in deinem Schoß ich meine Liebste fand. Weite Himmel, große Freiheit, endlos fern dein Horizont. Bin auf ewig dir verbunden, schönes Land. Hoch im Norden weht ein rauer Wind. Hoch im Norden, wo wir zu Hause sind, liegt das Land, in dem wir leben, liegt das Land, aus dem wir sind. Hoch im Norden weht ein rauer Wind. Bei dem Schrei der Wandergänse denk ich an die Kinderzeit.